Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Am Pfingstmontag. Das ist, würde ich sagen, das letzte Mal, dass ihr mich in einem Video mit Kaffee seht. Ah, weil morgen früh um 9:50 Uhr habe ich diese Zahnreinigung und dann habe ich den Kaffee abgesagt. Weil, hatte ich in dem letzten Video schon gesagt, dann mache ich die Zähne immer so dunkel. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich bin gespannt. Also morgen früh darf ich nochmal den letzten Kaffee trinken, dann Zähne putzen, dann ab zur Zahnreinigung, dann ins Kaffee AD. Und wie ihr gemerkt habt, ich bin ja schon dem Zeug ein bisschen verfallen. Das mache ich auch schon länger. Ja, wird spannend, aber wie gesagt, das kriege ich hin. Ja, Männer, das Thema des heutigen Coaching-Videos ist die Väter des Feminismus und deren außer Kontrolle geratene Töchter. Sehr spannend. Bei mir ist das so, wie ihr ja mitbekommen habt, ich gehe ja dreimal am Tag mindestens mit Kimber hier unsere große Runde um See und durch den Wald. Und nach jeder zweiten Runde hätte ich theoretisch genug Content für zwei Videos. Das ist wirklich verrückt. Ich will mal anfangen, was mir jetzt gerade vor 2 oder 3 Tagen passiert ist. Bevor ich links abbiegen kann zu uns zum See, muss ich so eine Parallelstraße und dann geht da so ein Stichweg durch und der geht dann wieder links Richtung Wald. Und da ist ein Haus auf dem Eckgrundstück, also genau auf dieser Ecke zwischen Stichweg und Straße. Und dann kam ich mit Kimber um die Ecke rum und das Tor von dem Eckhaus ist circa 7 Meter von der Ecke entfernt und da stand eine Frau mit ihren zwei Hunden und der Grundstückshausbesitzer und haben sich am Zaun unterhalten. Und in dem Moment, als ich mit Kimber um die Ecke rumkam, haben ihre beiden Hunde, so weiße Husky-Mischlinge, so große mit Power, Kimber gesehen. Und Kimber hat die gesehen und ich hatte Kimber ganz gut im Griff. Und die beiden Hunde wollten auf Kimber zu geschossen kommen. Und haben das auch gemacht, aus diesem Schreckmoment heraus. Und die Frau hat ihre beiden Hunde festgehalten und ist in ihren, na, wie heißen diese Schuhe? Ich komme gerade nicht drauf. Flipflops. In ihren Flipflops ist sie wie beim Wasserski über den Boden geschliffen worden. Hinter diesen beiden Hunden her, die Hunde zähnefletschend auf Kimber zu. So, ich habe Kimber dann weggezogen, habe mich dazwischen gestellt, weil die waren richtig sauer, die beiden. Die wollten wohl, und das war halt einfach zu viel, ich wollte keinen Kampf, ich wollte nicht zum Tierarzt, irgend so ein Schwachsinn wollte ich nicht haben. Also habe ich Kimber zurückgezogen, habe die beiden Hunde ernst angeguckt und habe mit der Hand so die Richtung weg zu den beiden gezeigt. Davon waren sie auch beeindruckt, also sind dann auch nicht näher rangekommen. Parallel ist der Mann, der Hausbesitzer, über den Zaun gesprungen, um die Frau festzuhalten, die von ihren Hunden hinterhergeschliffen wird. Also ein Bild für die Götter. So schnell kann man keine Kamera reagieren, zur Hand nehmen. Aber das ist also wirklich das Hollywood-reif, was ich da erlebt habe. Und was ich damit sagen will, das ist ein perfektes Beispiel wieder für eine Frau, die sich mehr aufhalst, als sie handeln kann. Ich brauche euch nicht erzählen, dass ich selber ein großes Herz für Hunde habe. Die Frage stellt sich nicht. Aber jeder sollte doch abwägen, was er irgendwie in der Lage ist zu handeln. Und die Frau ist augenscheinlich nicht in der Lage, ihre zwei großen Powerhunde zu handeln, sodass der Mann auch noch über den Zaun springen muss, um sie auch noch festzuhalten, damit sie irgendwie ihre Hunde im Zaum halten kann. Also schon heftig, außer Kontrolle, völlig außer Kontrolle. Und sie ist definitiv alleine nicht in der Lage, die Kontrolle zurückzugewinnen. Und ja, das darf man ihr natürlich auch nicht sagen, das ist ja klar. Also sie versucht, was zu handeln, wo sie augenscheinlich nicht imstande ist, die Situation im Griff zu haben. Und das ist schon, finde, wie ich finde, schon gefährlich. Also ich meine, ich wiege jetzt 90 Kilo, ich kann 32 Kilo Powerhunde halten. Egal, wo die hinwollen, ich stehe da wie der Fels in der Brandung, da geht es nicht weiter. Das kriege ich hin. Und ich habe ja noch einen zweiten, wir haben ja noch einen zweiten, also Leo, ist auch ein Australian Shepherd, ist Kimbas Sohn. Und wenn die beiden richtig ziehen, muss ich schon, ne, da muss ich schon richtig gegenhalten. Und meine Ex sehe ich auch schon im Laufschritt hinter den beiden Hunden, ja, weil sie sie auch kaum halten kann. Aber das ist so ein Phänomen. Ja, jedenfalls, das war eine Situation, die war völlig außer Kontrolle. Und nur weil ich so präsent und auch die Hunde, also ich wollte gar nicht, dass Kimber die Situation übernimmt, deswegen habe ich ihn rausgenommen. Und ich habe den beiden Hunden zu verstehen gegeben, dass hier Game Over ist, dass hier kein Schritt weitergeht. Das haben die dann auch verstanden, haben dann aus der Distanz noch so geknurrt, aber wollten dann auch nicht näher kommen, weil die Energiewelle quasi, die ich rübergeschickt habe, hat gereicht. Aber heftig, wie diese Frau auf ihren Flipflops über den Bürgersteig halt hinterher surft, völlig außer Kontrolle. Ja, zweite Situation, gestern auch am See bin ich rumgegangen und dann war da eine junge Familie, es war zwar schon eine Post-Wall-Frau, aber Sie war noch so Mitte 30. Einigermaßen für den Durchschnitts-Bluepiller noch attraktiv anzusehen. Für mich war sie eine Post-Wall. So, das war's. Ist für mich wie eine Granny dann quasi schon. Und ich war noch so 10 Meter entfernt und sehe, wie sie ihren kleinen Hundewelpen... Kimi, alles gut? Ich war noch so 10 Meter entfernt und sehe, wie sie ihren kleinen Hundewelpen an die Leine nehmen will. Und sage, ach, braucht doch nicht, sage ich. Alles völlig entspannt. Okay, dann hat sie ihn nicht an die Leine genommen. Und ich dachte, ja, alles völlig entspannt. Kimber ist bei diesen ganz Kleinen sowieso völlig entspannt. Das schockt ihn gar nicht. Und dann bin ich einfach weiter auf sie zugegangen. Kimber in seinem flotten Schritt mit dem Schwanz oben hat sich gefreut über den kleinen Hund. Und naja, der Hund, also ich bin im flotten Schritt mit Kimber auf den kleinen Hund zu. Und der Hund, ja, also eigentlich ist es gar nichts passiert. Kimber hat ihn dann angeschnüffelt und war ich völlig entspannt. Naja, das ging mir jetzt aber ein bisschen zu schnell auf den Hund zugeschossen mit dem großen Hund, sagt die zu mir. Diese Karen, diese Ich-muss-mich-beschweren-Frau. Ich sag, ist doch gar nichts, sag ich. Das machen die Hunde schon selber in einem Bruchteil von einer Sekunde, sag ich. Die klären das sofort. Und dann sagte ihr Mann schon, ja, das ist völlig entspannt. Also er hat schon gemerkt, wie widerlich sie war und wie unangenehm ihm das dann war. Und ich wollte mit ihr dann noch gar nicht mehr weitersprechen. Ich habe sofort, dann habe ich sie so abgewunken quasi und dann bin ich mit Kimber auch gleich weitergegangen, weil ich wollte mit ihr kein Wort mehr wechseln. Die war wirklich... Das wäre mir jetzt ein bisschen zu schnell mit dem großen Hund. So, aber augenscheinlich hat diese Frau von Hunden überhaupt gar keine Ahnung, weil dann würde sie wissen, dass der Hund sehr sensibel ist und darauf reagiert, wie der Mensch wiederum auf der anderen Seite der Leine reagiert. Und wenn der Hund spürt, dass der Mensch mit einer Situation überfordert ist, beziehungsweise es den Menschen stresst und das in der Leine spürt, weil der Mensch verhärtet, dann überträgt sich dieser Stress auf den Hund. Und deswegen ist es genau richtig, die Situation locker zu nehmen, so wie ich das gemacht habe. Und deswegen war ja auch nichts. Aber sie konnte die Situation überhaupt nicht einschätzen und war gleich kiebig. Das war ihr viel zu schnell. Ihr Mann hat das, wie gesagt, auch gemerkt, dass das, wie sie das macht, nicht richtig ist. Und sagt, ja, die Hunde machen das schon. Es war ihm richtig unangenehm, dass seine Pflaume wirklich so eine unzufriedene, beschwerende Welle rübergeschoben hat. Es ist unglaublich. Und das ist ja wieder diese Frau hat ein... Ungefähr, ich kenne mich mit Kindern nicht so gut aus, aber ich würde sagen, ihr kleiner Sohn, ganz niedlich, war 5 Jahre alt, so, ganz freundlicher Bengel. Und, also augenscheinlich hat sie doch alles, was man braucht. Sie hat einen entspannten Tag am See, mit ihrer Familie, ihrem Sohn und ihrem Hundewelpen, und trotzdem ist sie unzufrieden und kiebig. Und das war für mich mal wieder bezeichnend für diese ganzen Beziehungsdynamiken, in denen sich der Mann dann plötzlich befindet, weil er war ein frohes Gemüt, er hatte überhaupt gar keinen... Nichts Negatives im Sinn, aber sie war... Und deswegen sage ich euch, wir Männer, wir wollen diese Frauen nicht mehr. Diese Sorte Frauen, die Töchter des Feminismus quasi. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz so einmal loswerden. Und die dazugehörigen Väter habe ich auch ein paar Tage davor im Wald getroffen. Das ist so eine Gruppe von Männern, die sind so... Ja, ich würde sagen, in den 60ern. In den 60ern. Alle von denen haben Hunde. Und auch auf so einer T-Kreuzung im Wald haben wir uns dann getroffen. Ich kam dann mit Kimber und dann sind wir stehen geblieben. Und weil wir uns schon öfter gesehen hatten, der eine, fährst du den Phaeton da? Ja, ich fahre den Phaeton, ein bisschen Autotalk hier und da. Und wohnst du in dem Haus da? Hast du das gemietet? Ich sage, ja, ich habe das gemietet. Und ganz alleine, ich sage, ja, ganz alleine. Ich habe mich von meiner Freundin getrennt und hier und da. Ich sage, ich bin quasi Feminismusflüchtling, sage ich. Und naja, ein Gespräch holt das andere und dann sage ich, und dann haben wir so ein bisschen Männer-Talk gemacht quasi, über diese Beziehung, das ist ja mein Thema, wie ihr merkt, und so ein bisschen über diesen Männer-Talk gemacht, über diese Beziehungsdynamiken und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, dass diese Frauen sind ja halt völlig außer Kontrolle, die sind unkorrigierbar, wie es auch in dem Uschi-Prinzip steht. In ihren Irrungen und Wirrungen, die wollen darin nicht mehr korrigiert haben werden, die wollen, dass wir Männer denen noch quasi, dass wir sie in ihren Irrungen und Wirrungen unterstützen, aber das ist für einen logisch denkenden Mann einfach nicht möglich, das ist völlig außerhalb jeglicher akzeptabler Range. Und dann habe ich ihm das so erzählt, sage ich, und dass die völlig außer Kontrolle sind, diese Generation, die ich zu handeln habe, quasi die 78er geborenen Mädels bis 90, ganz, ganz grande Katastrophe. Hin und her, ein Wort holt das andere. Und jetzt kamen noch zwei hübsche Mädchen, die sehe ich hier auch immer joggen. Das sind so Pre-Wall-Women, die sind so 28, Beide von denen haben so einen kleinen Paris Hilton Hund immer um ihren Bauch gebunden und joggten in dem Moment an uns vorbei noch, während wir dieses Gespräch führten. Und dann sagte ich, naja, sag ich, die sind zwar ganz schön anzusehen, sage ich, aber neben sich im Auto will man die nicht mehr sitzen haben, sage ich, die entkorken einem die Seele. Und da hat man als Mann überhaupt nichts mehr zu sagen, sage ich. Also das ist, da kommt man auch nicht weiter mit. Ja, sagt der eine Mann, das war jetzt richtig lustig, da sagt er, ja, ich habe zu Hause auch nichts zu sagen, sagt er. Das ist meine Frau und meine Tochter, sagt er. Ich habe da auch nichts zu sagen, sagt er. Ja, sage ich, genau darum geht's. Genau darum geht's, sage ich. Und die haben das halt von klein auf kennengelernt. Und dementsprechend, wenn die jetzt mit einem jungen Mann aus meiner Generation irgendwie was zu tun haben, sind die natürlich geschockt, wenn wir die auf ihre Position setzen wollen. Weil wir ja ihrer Irrationalität, also normalerweise ist man jetzt als Red Pillar sowieso nicht mehr, aber auch der Blue Pillar sollte nicht gewillt sein, ihrer Irrationalität zu folgen. Und ich sage, nichts gegen deine Tochter, sage ich, mag ein super liebes Mädel für euch und so sein, ich wünsche dir auch alles Gute, sage ich, aber ich will die nicht mehr haben, sage ich. Und da bist du dran schuld. So habe ich ihm das gesagt. Die anderen Männer haben gelacht, er hat auch geschmunzelt, er hat das soweit verstanden. Kimby, lass mir das noch zu Ende schnacken. Ja, das ist genau... Kimby, warte doch jetzt kurz. Das ist genau... Nein, geht jetzt nicht. Bin gleich bei dir. Entspann dich. Das ist genau diese Generation Väter. Und das hatte ich ja mit meiner... Ich muss ihn kurz ignorieren, damit er seinen Platz findet. Großer Bär, du hast gegessen. Du warst draußen. Du hast dich erleichtert. Nee, du musst nur einen kleinen Moment warten. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, das ist diese Vätergeneration. Und das hatte ich ja, und da müsst ihr unbedingt drauf achten. Also diese Vätergeneration ist, die hat diese starken Frauen, die war selber so schwach und konnten ihre Töchter und ihre Mütter, ihre Frauen nicht mehr in die Schranken weisen. Kimby, komm mal her jetzt hier. Komm her, mach Sitz. Feiner Bär. So, feiner Bär. Die konnten die nicht mehr in die Schranken weisen, sodass die Töchter, für die ist das völlig selbstverständlich, dass es so ist, dass sie machen können, was sie wollen, ihre Irrungen und Wirrungen völlig ausleben können und von keinem Mann da mehr eine Korrektur akzeptieren müssen. Und die akzeptieren sie auch nicht. Also mit dieser Generation Frauen könnt ihr meiner Meinung nach also nur euren Blutdruck und euer Herzinfarktrisiko durch die Decke treiben. Auch die ihre Hunde nicht unter Kontrolle hat oder die Unfreundliche, die da mit ihrem Sohn und ihrem Mann unterwegs ist. Alles die gleiche Kategorie. Alles die gleiche Kategorie. Und das hatte ich ja mit meiner Ex auch. Also wenn wir jetzt beispielsweise da, wo sie früher ihre Pferde stehen hatte, die hatte sie irgendwo eingemietet. Und wenn dann Silvester irgendwo da hinten einer, so ein besoffene junge Männer, einen Böller geworfen haben, irgendwie auf die Straße, so schnell konnte ich gar nicht gucken, da ist sie losgeflitzt, 800 Meter im zack, zack, zack, zack, im Vollmarsch und sich vor die aufgebaut, um denen die Welt zu erklären, was jetzt hier, wie sie sich zu verhalten haben. Und so schnell konnte ich gar nicht reagieren, da war die schon 400 Meter weg und ich gleich hinterher. Und da frage ich mich, was da los ist. Ich meine, das sind Männer, das ist eine Frau, da hätte sie doch zu mir sagen können, hier, ich will dir mal was sagen, komm mal mit, dann wären wir geschlossen dahingegangen, so. Ein bisschen kontrolliertere Umgebung schaffen, aber das ist völlig unkontrolliert. Oder auch als wir das Haus dann gekauft hatten, von dem ich immer rede, da hatten wir am Anfang keinen Zaun und wenn dann so dieses Dorffest war, dann waren natürlich die vom Schützenverein, wir hatten einen großen Hof vorne mit einem Baum und so weiter und die vom Schützenverein sind dann da vorbeigegangen, besoffenerweise wollten sich mal kurz erleichtern, haben sich da an die Wand gestellt zum Pissen an den Baum. Und sie gleich wieder losgestratzt und stellt sich neben den hin, guckt den an beim Pissen, um diesen besoffenen Vogel, um den zur Rede zu stellen. Also sie hat eine Selbstsicherheitsmentalität und sie wiegt, wenn überhaupt, 55 Kilo. So, das ist eine Feder. So schnippt man die weg, aber die baut sich vor den Männern auf und will irgendwas erzählen. Wie gesagt, geht euren eigenen Weg. Das ist das, was ich euch mit an die Hand geben kann. Sonst erstickt ihr ein Problem. In hausgemachten, auch kleiner Bär, ich bin gleich bei dir. In hausgemachten oder von ihr gemachten Problemen. Die sind die Generation, die das so gelernt hat, bin ich der Meinung, mit diesen schwachen Vätern, die ihre Töchter nicht mehr zurechtweisen und auf den rechten Weg bringen konnten und mit diesen starken Müttern, Die Prägung ist vorbei. Also ich bin da der Meinung, das ist die Generation, mit der wir uns abfinden müssen. Es gibt ja keine andere. Zum größten Teils. Also da mag es die eine oder andere geben, die man noch aus seinem maskulinen Frame heraus kontrollieren kann für kurze Zeit. Wirklich für kurze Zeit. Da spreche ich nochmal in einem anderen Video drüber, dass man da als Mann auch auf seine Kosten kommen kann. Aber krabbelt irgendwas um eine Fliege. Eine langfristige Beziehung mit diesen Damen, da könnt ihr, wie gesagt, nur verlieren. Hört auf Coach Magic, geht euren eigenen Weg. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Livestream. Ich werde ihn dann rechtzeitig ankündigen, sodass wir das alle ein bisschen planen können. Ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Lasst mir Kommentare da, abonniert meinen Kanal. Und bis morgen, Leute. Tschüss.